Tag zur Nacht. Nachtvorhang schnell zugemacht. Siehst kein Schatten, siehst kein Licht. Nachtvorhang macht alles dicht. Nacht am Tag, am Tag zur Nacht. Nachtvorhang schnell zugemacht. Siehst kein Schatten, siehst kein Licht. Nachtvorhang macht alles dicht. Nachtvorhänge sind das Letzte. Nachtvorhänge sind nicht toll. Tag zur Nacht, Nachtvorhang schnell zugemacht. Siehst kein Schatten, siehst kein Licht. Nachtvorhang macht alles dicht.